So kann denn gerade bei Italien der vollständig lückenlose Beweis erbracht werden, dass es ausschließlich die italischen Freimaurer gewesen sind, denen wir das Eintreten Italiens in den Weltkrieg zu verdanken haben. An solchen Tatsachen konnten schließlich auch die deutschen Freimaurer nicht blind vorübergehen. So hat zum Beispiel Brüder Müffelmann eine Schrift herausgegeben, die in überzeugender Weise dartut, dass der Eintritt Italiens in den Weltkrieg ausschließlich das Werk der Freimaurer ist und die italische Freimaurerei als solche diese schwere Blutschuld auf sich geladen hat. Wenn Bruder Müffelmann aber erst jetzt darauf kommt, dass zwischen der Freimaurerei in Italien und der deutschen Freimaurerei tiefgründigste Unterschiede bestehen, so ist das reichlich spät, denn diese Unterschiede bestanden von jeher. Um auf die Sache selbst zurückzukommen. Bereits im Frühjahr 1914 saßen mindestens 6 Freimaurer als Minister im italischen Kabinett. Das kann niemand wundern, der die dortigen Verhältnisse einigermaßen kennt, sagte doch schon vor Jahren der einflussreiche Großlogensekretär und Bruder vom 33. Grad, Ulisse Bacci. Es ist unerlässlich, dass die Minister entweder unsere Brüder sind oder gestürzt werden. In Italien, Frankreich, England und den Vereinigten Staaten ist es geradezu die Regel, dass die Minister Logenbrüder sind. In einigen Staaten herrscht die Sitte, dass die Freimaurer bei öffentlichen Festen in maurerischer Kleidung im Ornate erscheinen, so dass jeder Laie ohne weiteres jene Minister, die Brüder sind, als solche erkennen kann. In der Folge traten noch weitere Freimaurer ins italische Kabinett ein, so Bruder Salandra, Bruder Sonnino, Bruder Barzilai, Bruder Comandini, Bruder Bissolati und andere. Der Hauptkriegshetzer war jedoch Bruder Ernesto Nathan. Er ließ sich neuerdings zum Großmeister wählen, hauptsächlich deshalb, um jede Friedensbewegung in Italien im Keime zu ersticken. Schon seine Antrittsrede am 27. November 1917 ist so bemerkenswert, dass wenigstens einige Sätze daraus hier wiedergegeben seien, damit man den Geist dieses ausgezeichneten Maurers kennenlernt. Bruder Nathan also donnerte als neu gewählter Großmeister los. Nieder mit den Pazifisten! Krieg ihnen mit allen Waffen! Mit den friedlichen Waffen der Überredung und mit der Überredung der nicht friedlichen Waffen, ergänze Maschinengewehre. Friede ist Verrat am Vaterland. Der Friede ist die Fieber, der ohne Mitleid der Kopf zertreten werden muss. Würdig sprach unser alter Freund Clemenceau, desgleichen unser Freund Lord George. Wollen wir hinter diesen beiden zur Schande Italiens zurückstehen? Nein und tausendmal nein. Dabei ist zu bedenken, dass Bruder Nathan diese satanische Kriegsrede nicht als Privatperson, sondern als oberster Chef der italischen Freimaurer sprach. Seine Herrschaft erstreckte sich tatsächlich über die Gesamtheit der 493 italischen Logen, denn als Großmeister des Großorients von Italien ist er zugleich Vorsitzender des Ordensrates über alle maurerischen Systeme in Italien. Dieser Ordensrat besteht aus 120 Mitgliedern. Überdies gibt es einen engeren Rat, dessen Mitglieder mit den Großorienten der ganzen Welt in unmittelbarer Fühlung stehen. So vertritt Bruder Nathan selbst die Großlogen von Spanien und Mexiko, der Großmeister des Schottenritus, Bruder Achille Balori, vertrat die Berliner Großloge zu den drei Weltkugeln, dann die Großlogen von Neuseeland, Tasmanien und so weiter. Was hier von den engen Beziehungen des Großorients von Italien mit den übrigen Großlogen der ganzen Welt gesagt wurde, gilt für jeden beliebigen Großorient und jede Großloge. Sie alle stehen in unmittelbarem Verkehr miteinander, so dass man die Weltfreimaurerei mit einer ungeheuren Spinne vergleichen kann, die ihr Netz über die ganze Erdoberfläche gesponnen hat. Bruder Nathan war und ist als Großmeister des Großorients von Italien überdies auch Vorsitzender dieses engeren Rates und in seiner Hand liefen also all die Fäden zusammen. Wenn heute derselbe Bruder Nathan den Völkerbund als Ideal preist, so können sich die unbelehrbaren deutschen Idealisten eine Lehre daraus nehmen. Wie alle anderen Ämter und Ministerien war natürlich auch das Amt für Kriegspropaganda mit einem Freimaurer besetzt. Es war der Minister Bruno Commandini, ein treues und verlässliches Mitglied der Loge und ein besonderer Freund der Politik des französischen Botschafters in Rom, des Bruders Camille Barriere. Über Bruder Barriere, der im November 1898 nach Rom entsendet wurde, um Italien auf die Seite Frankreichs zu bringen, urteilte die Neue Zürcher Zeitung wie folgt: Herr Barriere meistert die Beeinflussung der italischen Presse in so vollendeter Weise wie bisher kaum der gerissenste Diplomat. Dabei zielt die großartige Planmäßigkeit auf die Sprengung des Dreibunds und auf ein freiwilliges Vasallentum Italiens gegenüber den Franzosen ab. Auch das Kriegsministerium wurde während des Krieges einem Freimaurer anvertraut, dem Bruder Otto Lengi. Er ist ein Nachkomme der Ottenheimer, also semitischer Abkunft, war Erzieher Viktor Emanuels und wurde von diesem gegraft. Nun noch ein Wort über die italische Presse. Sie ist, wie fast überall, größtenteils käuflich. Die Summen, die durch Bruder Barriere an sie übermittelt wurden, gingen ins Unermessliche. Hier seien bloß die bekanntesten großen Zeitungen Italiens genannt, die teils aus innerer Überzeugung, teils gegen Bezahlung in freimaurerischem Sinne arbeiteten und für den Krieg gegen die Mittelmächte eintraten. Es sind dies Corriere della Sera, Secolo, Idea Nazionale, Tribuna, Messaggero, Giornale d'Italia, nebst vielen anderen. Abschließend kann man also wohl sagen, der Eintritt Italiens in den Weltkrieg ist ausschließlich ein Werk der italischen Freimaurerei. Zu einem ähnlichen Schlusse gelangt auch der deutsche Freimaurer, Bruder Dr. Dietrich Bischoff. Er sagt, die italische Freimaurerei ist die eigentliche Bannerträgerin der ganzen politischen Kriegsbewegung. Auch Bruder Dr. Leopold Wolfgang, Bruder Dr. Müffelmann und andere sprechen sich sehr abfällig über die italische Freimaurerei aus. Aber das ist viel zu wenig. Wenn diese deutschen Brüder Freimaurer so tun, als würde bloß die italische und allenfalls noch der französische Großorient hohe Politik betreiben und Weltgeschichte machen, so sind sie gründlich im Irrtum. Es wurde bereits früher in dem Aufsatz Freimaurerei, Wohltätigkeit und Politik ausführlich auseinandergesetzt, dass sich die Freimaurerei der ganzen Welt politisch betätige, im Gegensatz zur deutschen, bei der dies ja im Allgemeinen nicht zutrifft. Aber wie geringfügig, wie verschwindend klein ist die Zahl der deutschen Maurer im Verhältnis zur Gesamtziffer? 60.000 Freimaurern Deutschland standen 3 Millionen Maurer der übrigen Staaten gegenüber, also kaum 2% gegen 98%. Und wie gering ist erst ihr Einfluss im Ausland? Die deutschen Auslandslogen sind zumeist nur dem Namen nach deutsch, in Wirklichkeit jedoch jüdisch-international. Man hat sich bei uns und im Reiche draußen gar oft gewundert, dass die Deutschschweizer während des Weltkriegs für das Deutsche Reich nur wenig Zuneigung bekundeten, während die französischen Schweizer mit ganzem Herzen auf Frankreichs Seite standen. Der Einfluss der Loge ist hier unverkennbar. Die schweizerische Großloge Alpina umfasst 35 Logen und eine größere Anzahl von Kränzchen. Davon sind jedoch bloß 11 Logen deutsch, 23 rein französisch und eine ist italisch. Unter den 4.300 Brüdern befinden sich etwa 1.500 Deutsche, 2.700 Franzosen und etwa 100 Italiener. Mit anderen Worten, es herrscht in der schweizerischen Freimaurerei das französische Element derart vor, dass das zahlenmäßige Verhältnis der zwei großen Nationen, die in der Schweiz leben, geradezu ins Gegenteil verkehrt wird. Es stehen dort nämlich 64% Deutschen, 28% Franzosen und 8% Italiener gegenüber, während von den schweizerischen Freimaurern 64% Franzosen, 34% Deutsche und 2% Italiener sind.